Kundgabe 2859. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.08.1943. Kommet alle zu mir. Verheißung Jesu. Fordert die Kraft an von Gott, so ihr mühselig und beladen seid. Auch diese Verheißung hat er euch gegeben, dass er euch erquicken will, so ihr eure Zuflucht nehmt zu ihm und ihm alle eure Sorgen ans Herz legt. Er ist der Tröster aller Betrübten, der Vater aller Weisen. Er ist euer Freund und Bruder und Helfer in jeder Not. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Trostreich sind seine Worte, so ihr nur tiefgläubig seid. Und in welcher Not ihr euch auch befindet, ihr wisst einen, der sie euch tragen hilft, der immer bereit ist, sie euch abzunehmen, so wie ihr an ihn glaubt. Um vieles leichter wäre den Menschen das Erdenleben, würden sie sich an die Verheißung Jesu halten. Doch zumeist mangelt ihnen der Glaube. Ansonsten sie alle Sorgen ihm vertrauensvoll darlegen und ihn um Hilfe bitten möchten. Wie wenig nützet ihr die Kraft des Gebetes? Und wie wenig nehmet ihr die Gnade der göttlichen Verheißung in Anspruch? Alles, was euch drückt, verliert an Bedeutung, so wie ihr es ihm ans Herz legt, auf dass er es euch tragen helfe. Und er wird euer Gebet nicht unerhört lassen, denn seine Worte sind Wahrheit. Ich will euch erquicken. Er wird euch die Kraft geben, was auch über euch kommt, so dass ihr alles meistern könnt und euer Herz frei und leicht werde. Doch solange dem Menschen das Vertrauen fehlt zu seiner Hilfsbereitschaft, zu seiner Liebe, die Gott allen Bedrückten und Betrübten zuwendet, tritt er auch nicht im Gebet vor ihn hin und holt sich die Kraft, die Gott ihm verheißen hat. Und sein Erdenweg ist um vieles schwerer und leidvoller. Er sucht keinen Anschluss an Gott, der allein ihm helfen kann in jeder Not. Und nimmermehr kann sich an ihm die Verheißung Jesu erfüllen. Amen.